Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. Hier ist die Elite mit dem Aushilfs-Jedi und dem Zeilenende. Folge 90. Jo, 90. Dating. Klingt gut. Echt? Ja. Was bist du denn so unmotiviert? Irgendwie. Nee. Wollen wir schnell machen? Weiß ich nicht, ob du schnell machen willst. Also kommen wir mal zur Sache hier. Ja, komm zur Sache. Das Thema der Woche. Im Grunde brauchst du da nur einen einfachen Tipp. Du brauchst einen einfachen Tipp. Ja. Dann verrat, hau raus. Kriegt euer Leben auf die Reihe. Damit war es das, oder? Folge 90? Nee, so einfach kommst du hier nicht von alleine. Also krieg mal dein Leben auf die Reihe, was ist das denn für ein Tipp? Kriegt euer Leben auf die Reihe, Leute. Seid einfach interessante, spannende, nette, sympathische Menschen. Geht auf Menschen zu. Liebt euch, respektiert euch. Und wunderbar. Nee, so funktioniert das nicht. Da draußen sind unsere Zuschauer sind alles ganz motivierte, sympathische, weltoffene, interessante Menschen. Und die sind alle noch Single. Okay. Denen bringt dein Rat absolut nichts. Okay, also, na gut, dann wollen wir das mal strukturieren. Strukturieren ist gut. Also, Struktur. Wollen wir mal die Anbahnung, also wie kommt Mann zu Frau und Frau oder Frau und Frau zu Frau und Frau und Mann und Mann und... Genau, wie kommt Mensch zu Mensch? Wie kommt Mensch zu Mensch? Ja. Mensch... Es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder die reale Welt da draußen. Ja. Okay. Dieses Internet. Dieses Internet. Damit. Wollen wir dieses Internet als erstes abhandeln? Meinst du, das geht schneller? Dann lass uns mal zuallererst über dieses Internet reden. Okay, sprechen wir über dieses Internet. Da haben wir diverse Möglichkeiten. Genau. Lassen Sie mal kurz von vornherein klarstellen, was ist denn eigentlich das Ziel? Also, was soll am Ende angebahnt werden? Weil, ich glaube, wenn du irgendwie eine Affäre oder irgendwas Bumsbares suchst, dann gibt's wirklich Foren dafür und... Da gibt's Plattformen, so Abenteuer 18, ich erinnere mich. Genau, also so klassische, ohne Scheiß, also ich glaube, da braucht man kein Datingwissen, das ist einfach nur, geh hin und sprich auf dieser Plattform mit irgendwem, der genau dein Interesse hat, ja... Genau. Es geht im Zweifelsfall doch um einen längeren Abschnitt in dieser seriellen Monogamie, oder? Okay, gut. Würde ich jetzt mal sagen. Genau, oder? Das wäre so der Gedanke. Also lass uns mal das tun, weil alles andere, sonst franzt das zu sehr aus. Also okay, gut, wir haben dieses Internet, wir haben das Ziel, das Männlein zu Männlein oder zu Männlein zu Weiblein, Weiblein zu Männlein oder Weiblein zu Weiblein findet. Genau, also Mensch zu Mensch. Mensch zu Mensch. Gut. Genau. Dann stellt sich mir gleich die Frage, ist das Internet überhaupt der richtige Ort für sowas? Zur Anbahnung sicher. Auch mit dem Hintergedanken einer stabilen, längerfristigen Beziehung? Ja, warum nicht? Also ich meine, die Frage des Kennenlernens ist ja, nicht ortsabhängig, oder? Man sagt Internetbeziehungen doch... man behauptet doch von ihnen, dass sie gar nicht dafür gedacht sind, in einer Beziehung zu ändern. Ja, wir reden ja nicht davon, dass man irgendwie am Anfang sagt, ja, wir wollen eigentlich nur vögeln und dann merkt, oh ja, wir haben uns dann doch verliebt und tralala. Nee. Also es geht schon darum, dass es halt erstmal ein Kennenlernen. Ich meine, man lernt sich doch, wie lernt man sich heute kennen? Man sitzt in irgendeiner bescheuerten Online-Gruppe miteinander und quatscht miteinander oder man geht tatsächlich auf diese bekloppten Dating-Plattformen. Ich meine, genau. Wenn man ein gemeinsames Interesse hat und dann auch möglicherweise einen gemeinsamen Ort, an dem man sich tatsächlich im Real über den Weg läuft, keine Ahnung, sei es irgendeine Messe oder sei es irgendein gemeinsamer Treffpunkt so... neu in deiner Stadt oder was weiß ich oder keine Ahnung, so ein Stammtischthema, dann geht man da halt hin und lernt sich da kennen, meine Güte, dann ist es auch wiederum schon abgehakt, dann hat man den Schritt ins Reale. Ja. Aber nehmen wir mal wirklich diese Dating-Plattform. Die Dating-Plattform. Wir nennen jetzt mal keine, wir machen ja keine Werbung für irgendwen. Ich Da gibt es eh nicht so viel Auswahl, glaube ich. Da musst du ja dann hingehen. Selbst da funktioniert es, dass man sich halt kennenlernt. Ich glaube, die Leute haben da durchaus ein Interesse, auch Leute kennenzulernen. Mhm. Weil ich habe jetzt mich mal ein bisschen schlau gelesen, wenn du da so die Frage liest, was Person A sucht, da antworten die Kerle tatsächlich scheinbar, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, ja, mal schauen. Mhm. Sprich, sie schließen auch nichts aus, was schon wieder ein bisschen schwierig ist. Ja, weil sie nach allen Seiten hin anschlussfähig sein wollen, aber... Genau, damit kommen wir nicht auch schon zum großen Problem. Ich glaube, da ist mein erster Tipp tatsächlich die Lösung. Krieg dein Leben auf die Reihe. Ja, weiß, wer du bist und was du willst. Ja. Und kommuniziere genau das. Vielleicht ist das eher das Problem. Nicht, dass die Leute ihr Leben... Ich will nicht den ganzen Menschen unterstellen, die da reinschreiben. Ich mal schauen, dass die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen, sondern dass sie einfach nur total verunsichert sind in dem Moment. Warum? Weil dieses komische Dating total strange ist. Warum? Das musst du die fragen, nicht mich. Nein, ich meine, der ultimative Tipp ist wirklich, krieg dein Leben auf die Reihe. Weil, und weiß, wer du bist, weiß, was du willst und kommuniziere genau das. Weil der Typ, der sagt, mal schauen, oder die Frau, die sagt, mal schauen, ja, die weiß entweder nicht, was sie will, mhm, und kann es deswegen nicht kommunizieren, oder sie weiß eigentlich, was sie will, will aber dem anderen noch nicht die Tür vor der Nase zuschlagen, zumindest in ihrer Angst, die Nase vor der Tür zu schlagen, die Tür vor der Nase zu schlagen, weil genau das ist der Punkt. Stell dir mal das Gespräch einfach vor. Ja. Hallo, was suchst du? Ich suche eine Beziehung. Wump! Ja, das Gegenüber sucht nur eine Bumsgeschichte. Möglicherweise wäre sie auch mit einer Bumsgeschichte zufrieden gewesen. Das kann man doch aber auch kommunizieren. Kann sagen, okay, pass auf, du, ich suche nach einem Menschen, mit dem ich im besten Fall, aber optional, wenn du eigentlich nur für das eine taugst, sprich gar nicht die anderen Fähigkeiten hast, keine Ahnung, ein unemotionaler Klotz bist, ja, aber im Bett hängst, dann kann ich damit zumindest zeitweise leben, während, ne. Also, weißt du, worauf ich raus will? Ja. Das kann man kommunizieren. Aber das muss man nicht mit mal schauen ausdrücken, sondern das kann man doch einfach klar kommunizieren. Da kann man sagen, hier, grundsätzlich bevorzuge ich oder grundsätzlich nehme ich oder möchte ich und so weiter. Ich finde das sehr ökonomisch gedacht. Ich stell mir dieses Gespräch gerade vor, wie es beginnt. Was suchst du? Ich suche eine Beziehung. Das würde mich, selbst wenn auch ich Beziehungen suche, irgendwie irritieren. Ja, die Frage, dann musst du aber die Frage, was suchst du, schon wieder in Frage stellen. Ja. Die aber scheinbar da kommt. Die scheinbar kommt, aber vielleicht nicht unbedingt der beste Einstieg ist. Nein, das ist ja eh nicht der Einstieg. Ja. Das ist ja das nächste Problem. Wann warst du zum letzten Mal online daten? Vor 10 Jahren, 8 Jahren, 8 Jahren. Du bekommst die Frage, was suchst du, durchaus gestellt. Als allererstes? Durchaus auch als allererstes, ja. Also ich habe mich jetzt schlau gelesen und tatsächlich auch so ein paar Dating-Podcasts gehört in Vorbereitung auf diese Sendung. Und das, was ich da gelesen habe, war etwas anders. Was haben die denn erzählt? Das funktioniert ja auf der Basis. Fahr du mal, ich mach mal dieses Gespräch mit dir. Ich bin der Mann, du bist die Frau. Ja. Und du fährst das Gespräch aber möglichst ökonomisch. Ich führe das Gespräch ökonomisch, okay. Möglichst ökonomisch, also möglichst kommentararm. Hi. Hi. Wie geht's? Gut. Das ist sehr ökonomisch. Das nächste ökonomische wäre und dir? Genau, und dir ist meistens noch die Freundlichkeit, weil man hat ja durchaus ein Interesse freundlich. Und dann kommt meistens von den Typen ein gut. So, und dann schließt sich dann, wenn er denn nicht doof ist, dann schließt sich die Frage an, was suchst du? Entweder von ihr oder von ihm. Aber dieses Hi, wie geht's? Gut. Guten dir? Möb. Also dieser Tanz zu Beginn, dieser völlig bescheuerte Tanz, der wahrscheinlich online, lass es mal 2 Tage dauert. Mhm. Also wenn die tatsächlich so schreiben, dann kann es möglicherweise... Und ich glaube, das ist eben genau der Punkt. Die meisten Leute, also wir haben das ja selbst schon mal in einer Fragenfolge behandelt. Wie spricht man Leute an? Und da kommt genau dieses, hey, wie geht's? keine Ahnung, krieg dein Leben auf die Reihe, hab was Spannendes zu erzählen und interessier dich für das Gegenüber, dann, keine Ahnung, ja, das klingt jetzt wiederum nicht ökonomisch. Natürlich musst du eine Frage stellen, die das Gegenüber dir beantwortet. Die Frage muss natürlich zum Gegenüber passen und das Gegenüber kann natürlich auch nicht antworten, aber die Frage ist auch, antwortet es überhaupt, wenn du was schreibst? Ja. Das beklagen nämlich auch Männlein und Weiblein in diesem Online-Dating, dass das Gegenüber gar nichts schreibt. Ja, aber dann ist doch scheißegal, was du geschrieben hast. Wenn diese Person nicht schreibt, das ist nämlich genau der Punkt, krieg dein Leben auf die Reihe, weiß, was du willst, kommuniziere das und das ist vielleicht noch der letzte Haken, dann krieg dein Leben so weit auf die Reihe, dass du auch nicht davon abhängig bist, wenn irgendwer nicht antwortet oder nicht passt. Richtig. Aber ich finde dieses hi, wie geht's, dieses Standardfloskeln-Ding, ich finde das gar nicht so dramatisch und schlecht und schlimm und böse. Das ist im Prinzip das, was du im Real Life einfach hast, wo du als erstes mal den Namen erfragst. Das musst du im Online-Dating ja nicht tun, weil du zumindest ein Pseudonym hast. Und ich frage auch live und direkt nicht immer sofort nach dem Namen. Also ich habe nicht in meinem Leben... Oder man stellt sich vor. Ja, gut, das ist eine Möglichkeit. Aber selbst das hat man eigentlich nicht mehr gemacht. Vielleicht bin ich da konservativ. Okay. Nee, aber tatsächlich, ich glaube, das ist doch wirklich der springende Punkt, krieg dein Leben auf die Reihe und weiß, wer du bist. Das ist nämlich auch diese, also auch das liest man regelmäßig so von wegen diese wirkliche Frage. Ja, was soll ich für Bilder auswählen? Hab ein interessantes, verdammtes Leben. Dann brauchst du nicht die Frage stellen, was soll ich für Bilder auswählen? Denn möglichst eins, wo du drauf bist. Also damit hat sich die Sache erledigt. Nee, es geht schon darum, dass man wohl tatsächlich einfach Bilder nimmt. Aber weißt du, diese Psychologie, ja, nimm möglichst ein Bild mit Freunden, damit symbolisierst du, dass du Freunde hast. Und dann nimm noch ein Bild mit Tier, dann zeigst du Tierliebe. Und vielleicht eins im Auto, das zeigt, dass du unterwegs bist. Und vielleicht auch eins so ein bisschen, wo du mondän, entspannt in einem Stuhl flätst und zeigst, dass du auch ein entspannter Mensch sein kannst. Und mit einem interessanten Urlaubsort. Genau. Übrigens, hier mein kleiner Tipp. Menschen, die erstens mit ihren Freunden auf dem Profilbild sind, zweitens einen Hund drauf haben, drittens im Auto sitzen und viertens sich hinter Palmen fotografieren, die schreibe ich gar nicht erst an. Okay. Ja. Und wenn sie mich anschreiben, dann muss der Anschrieb schon verdammt gut sein, damit ich darauf reagiere. Ja, du bist ja Single, deswegen... Weil ich genau das weiß, dass mir da irgendjemand mit seinem Bild eine Botschaft vermitteln will und das ist mir zu blöd. Ja, aber du vermittelst ja mit einem Bild durchaus eine Botschaft, aber du solltest halt das Bild nicht für den Zweck schießen, sondern einfach nur genau das Bild halt haben, weil du es halt hast, also weil du halt dieser Mensch bist. Und wenn du wenn du 20 Bilder von dir hast in irgendeinem Online-Profil, und die sehen fast alle gleich aus. Okay, auch in Ordnung. Ich weiß nicht. Auch die berühmte Frage, ja, was schreibe ich in mein Profil? Ich habe dazu mal auf meinem Blog einen schönen Artikel geschrieben, weil es gibt da diesen berühmten Another Mistake. Ja, haben wir dann auch mal drüber gesprochen. Genau, darum haben wir auch mal gesprochen. Schreib in dein Profil, worauf du Bock hast. Wenn die Person dein Gegenüber quasi darauf anspringen, cool, wenn die sagt, passt nicht für mich, yo, dann hast du auch sortiert. Und auch dieses, dieses Problem, dass die Leute, ja, mich schreibt niemand an. Und ich hab irgendwie 10 Kontakte in der Börse irgendwie, aber da schreibt keiner. Ja, schreib doch. Ja, schreib du doch. Und wenn da keiner passt, hey, dann ist es nicht dein Ort. Das ist eben genau der Punkt, dass die Leute sich dann auf einmal abhängig machen von so einer Plattform und glauben, ja, dass das sein muss. Neugierig gefragt, sind das vor allen Dingen Frauen, die sich beschweren, dass niemand ihnen schreibt? Ich habe das tatsächlich bei der Recherche auf beiden Seiten gelesen. Ich habe ja Goosh Baby habe ich gehört. Ich habe Ben's Couch gehört. Okay. Und ein paar andere Podcasts, die sich ja auch darüber unterhalten. Die berichten vor allem darüber, dass sich Leute halt beschweren. Und es gibt es auf beiden Seiten, dass halt einfach die Leute nicht schreiben. Verrückt. Ja, die matchen sich und wischen sich und schreiben dann nicht. Ja. Okay. Das scheinen wohl Leute zu sein, die einfach nur Kontakte sammeln. So, oh ja, ich hab, keine Ahnung, mein Foto hat 17 Leute überzeugt. Top, Super. Oder Freizeitbeschäftigung, einfach irgendwo rumstehen und was zu tun haben zu wollen, während man auf seine Freundin vom Restaurant wartet oder so. Also, was ist der erste Satz, den man schreiben soll? Beispielsweise. Egal. Schreib doch was. Du kannst, natürlich genau. Kannst du Hi, wie geht's schreiben. Das ist halt kacke, aber du kannst es schreiben. Richtig. Und das ist allemal besser als irgendwas zwanghaft Lustiges. Und wenn du schon eine halbe Stunde überlegen musst, wie du den ersten Satz formulierst, dann verkackst du es eh. Ich weiß nicht, sei ein interessanter, spannender Mensch, der sein Leben auf der Reihe hat, dann weißt du, was du schreiben kannst. Genau. Ja? Und mal ganz ernsthaft, wenn das, was du schreibst, das Falsche ist, dann ist es egal. Dann ist es wurscht. Das ist der Witz daran. Das ist das ganze große Geheimnis dahinter. Es ist wurscht. Es ist nicht wurscht. Wirf irgendwas hin, was potenziell ein Gespräch in Gang setzt. Ja. Und wenn, keine Ahnung, auch das, was ich... Hi, du bist hübsch. Warum soll das ein Typ einer Frau sagen? Das weiß sie in dem Augenblick längst. Weil das schreiben ihr nämlich 50 andere Typen. Vielleicht gehört sie aber auch zu denen, die sich beschweren, dass sie nie angeschrieben werden. Ja, aber ganz ernsthaft, hi, du bist hübsch, ist so das Blödeste, was du schreiben kannst in dem Augenblick. Was soll sie darauf sagen? Danke. Ja. Toll, dann bist du genau an. Das, worauf ich raus möchte ist, weil, nehmen wir dieses berühmt-berüchtigte Hi, wie geht's Spielchen. Ja. So, er sagt, hi, wie geht's? Sie sagt, gut und dir. Er sagt, gut. Zu dem Zeitpunkt hast du zwei Optionen. Ja. Entweder sie sagt was Nächstes oder er sagt was Nächstes. Die dritte Option ist, keiner sagt was. Richtig. Aber die zwei Optionen hast. Entweder sie sagt was, weil sie quasi im Gespräch jetzt an der Reihe ist. Ja. Oder er sagt was, weil er das Gespräch ja führt, weil er quasi der Gesprächsführende ist. Das ist ja so diese Geschlechterrolle, Mann, Frau. Mann ist immer noch so ein bisschen der... Ja, das ist ja auch die Frage. Genau, das ist die nächste Frage. Wie ist denn das bei Mann und Mann? Nehmen wir an, ein Mann schreibt den anderen an und sagt, ja, hi, wie geht's? Und der andere sagt, gut, und dir? Dann sagt Person A, gut. Wer ist dann normalerweise in dem Fall? Das hängt... Wer schreibt dann als Nächstes? Das hängt ganz vom Typen ab. Das kommt ganz drauf, das ist, selbst bei mir ist das unterschiedlich, ob ich die Initiative ergreife dann und weiterschreibe oder nicht. Okay, und ich sag mal so, genau an der Stelle kommt halt dieses, was suchst du? Weil du quasi ab dem Zeitpunkt, dann geht dieses Fragebogenspielchen los. Wie heißt du, woher bist du, was suchst du, wo wohnst du? Wohnst du alleine? Wohnst du mit, keine Ahnung... Was machst du? Ist auch immer noch sehr schön. Auch schön, ja. Was machst du? Jetzt mit dir schreiben, Pfeife. Das sind so... das ist auch so ein Thema. Was schreibt man als Nächstes? Du siehst das zu eng. Was machst du? Ist eine Einladung, ein bisschen was aus dem Leben zu erzählen. Ach so? Ja. Da geht's nicht drüber. Klar, ich weiß, dass du gerade schreibst, sondern, keine Ahnung, wenn ich da sitze und in der Dating-App bin, dann läuft meistens Netflix. Okay. Dann kann ich erzählen, ich schaue gerade zum 500. Mal Star Trek. Okay. Und dann kann ich gleich 95% der Menschen vergessen, weil sie mir nie wieder schreiben werden. Nee, aber das ist der Punkt. Damit hast du aber quasi einen Marker gesetzt. Ja. Weil wenn der Typ, der nicht mehr schreibt, dann ist es nicht. Dann passt er nicht. Dann ist das inkompatibel und yay. Genau. Damit hast du dein Leben aber auf der Reihe, wenn du davon ausgehen kannst, okay, jeder, der dann noch zurückschreibt, der passt dann auch irgendwie. Oder ist zumindest sehr tolerant. Oder das. Mag halt, keine Ahnung, Deep Space Nine oder so. Auf alle Fälle. Es gibt schlechtere Serien. Aber genau an der Stelle ist halt genau die Frage, also was können wir als große Dating-Tipps geben? Deswegen sage ich ja von vornherein, der große Dating-Tipp lautet, krieg dein verdammtes Leben auf die Reihe. Hab ein interessantes, spannendes Leben. Und wenn du keins hast, dann hab eins. Keine Ahnung, wenn du der Typ bist, der zu Hause sitzt und zockt. Dann betrachte das als interessant. Zum einen das, zum anderen, ganz ernsthaft, wenn das ist, was du den lieben langen Tag lang tust, da kannst du der Uschi noch so viel erzählen. Keine Ahnung, ins Bett kriegst du sie im Zweifel. Das ist kein Thema. Du kannst ja irgendeine Story erzählen und kriegst sie ins Bett. Also so Barney Stinson-Style. Keine Ahnung, wenn du eine nur zum Flachlegen willst, aber dafür ist Dating halt auch wirklich zu blöd. Das geht einfacher, ja. Ja, also ganz ernsthaft, eine große Lügengeschichte aufbauen, nur um einen ins Bett zu kriegen, da gibt es Samstagabends, meine Güte, dann kriegt dein Leben so weit auf die Reihe, dass du so weit ausschaust, dass du Samstagabends ausgehen kannst und in dem Laden, in dem du kompatibel bist, die für dich kompatible One-Night-Stand-Geschichte aufreißt. Also Mai, genau. Das ist so. Ja, yeah. Also. Genau. Der vielleicht etwas enger liegende Tipp ist, liefere Anknüpfungspunkte für das weitere Gespräch. Genau. Deswegen ist gut auch die schlechteste Antwort, die man an der Stelle haben kann. Genau. Gut, denn ich Richtig. Mache gerade dies. Oder gut, ich habe gerade, keine gut. Ahnung. Mein Stuhlgang war heute Morgen fest. Ja, perfekt. Damit kriegst du jede Proktologin rum. Genau. Und Altenpflegerin. Richtig. Also ich meine, es ist immer kontextbezogen. Und ja. Wenn es euch freut, dass euer Stuhlgang fest ist, dann erzählt es der Welt. Ja, also grundsätzlich, erstens, wie sieht mein Profil aus? Ja, sei einfach du selbst, ist der schlechteste Tipp, den man geben kann, aber sei du, Punkt. Das ist der Tipp, sei du. Genau. Sei nicht die langweilige Variante von dir, sondern sei die spannende Variante von dir. Weil, sei halt spannend, verdammt. Und wenn du es nicht hinbekommst, dann frag jemanden, der dich gut kennt, dass er das Profil ausfüllen soll. Nein. Du bist natürlich. Nein. Wenn dir diesen Tipp bitte nicht, weil dann hast du irgendeine nette Freundin als Typ, die für dich ausfüllt. Ja, so und so. Nee. Das war. Nee. Du sollst nicht deine nette Freundin fragen, du sollst die gute Freundin fragen. Ja, aber... Die dich anschreit, weil du wieder die ganze Nacht durchgezockt hast. Okay. Auf alle Fälle, was schreibt man? Was schreibt man? Geben wir mal einen Tipp. Was schreibt man? Was schreibst du, wenn du einen Typen anschreibst? Hi, wie geht's? Ohne Scheiß? Ohne Scheiß. Ich habe mir eine ganze Zeit lang Gedanken darüber gemacht, was ich schreiben soll und habe festgestellt, das lohnt nicht. Also schreibe ich meistens, hi, wie geht's? Okay, also ökonomisch gedacht. Überhaupt erstmal Kontakt zu so quasi zu winken und quasi, das ist so mein Analogon zu, wenn ich jemanden live kennenlerne, ich suche Blickkontakt, wird der Blickkontakt erwidert oder nicht? Okay. Das ist... Okay, ja gut, das kann man... Ja, und weißt du, tatsächlich, wenn dieser Mensch dann... Dieser Mensch muss guckt, selbst wenn ich irgendwie was Interessantes schreibe, guckt dieser Mensch erst in mein Profil rein. Warum soll ich mir da Mühe geben, wenn ihn schon das Profil nicht interessiert? Okay. Also den besten Spruch, den ich mal bekommen habe, vor vielen, vielen Jahren, 2007? Ja, 2007 war es. Zweistellig, ja. Ja, ja, das ist zweistellig, ja. Ja, die Schlaghosen kommen ja auch wieder zurück, also von daher. Ja, ich bin seit 7,5 Jahren in einer Beziehung. Ich kann Dating-Tipps jetzt tatsächlich, aus der Praxis quasi nur schwer jetzt ja. Im aktuellen Status. Okay. Also sollte sich irgendwas geändert haben in der Sprache und was weiß ich was dann, ja, aber grundsätzlich ist es doch was anderes, was eigentlich zählt, als nur die reine Sprache, oder? Ich finde Sprache toll. Echt? Dann schreib YOLO. Nein, ohne Scheiß, der beste Spruch, den ich jemals bekommen habe, ist: Hi, du bist toll. Ich bin aktuell in einer Beziehung, läuft aber nicht so. Sollte das scheitern, sollten wir dringend ausgehen. Okay. Das sind interessante Signale. Also ich habe gerade aktiv kein Interesse darin, diese Beziehung zu torpedieren, aber wenn sie doch vor die Hunde geht, dann ist okay, da halte ich mich jetzt schon mal warm. Nee, also sagen wir es mal so, ich war zu dem damaligen Zeitpunkt Single, sie war zu dem damaligen Zeitpunkt vergeben, aber hat quasi signalisiert, du pass auf, was sind eigentlich deine Absichten? Weil wenn du quasi als Typ Single bist, dann also im Grunde hat sie damit eine wunderbare Falle gestellt. Weil wenn du da als Typ sagst, ob du eine Beziehung hast oder nicht, ist mir in dem Fall egal. Mhm. Ich habe gelernt zu teilen. Dann sagt die, okay, gut, ist ein Typ zum Vögeln und passt. Und wenn du aber sagst, ah, okay, woran hapert's oder was weiß ich was, dann kannst du da zumindest schon mal einen Anknüpfungspunkt setzen und im Notfall halt auch tatsächlich selbst aktiv mithelfen zu torpedieren oder halt einfach sagen, weißt du was, wir brauchen noch nicht warten, gehen wir doch einfach mal so einen Kaffee trinken. Ich werde dich nicht in dem Augenblick angraben, aber wenn du siehst, was du vor der Nase hast, dann können deine Konflikte wesentlich schlimmer sein. Also in dem Fall darauf rausgehend. Ja. Findest du? Ja, ich glaube schon. Also ich finde, sie signalisiert damit eher, okay, ich bin mit meiner Beziehung unzufrieden, ich will, dass die jetzt irgendwie torpediert wird, ich will aber nicht diejenige sein, die das Ganze aktiv ins Verderben stürzt, sondern jetzt komm du mal her und grab mich an, damit ich wenigstens eine Ausrede habe. Na gut, aber damit hat sie ja die Eröffnung schon gesetzt, also damit ist zumindest schon mal der erste Schlag gesetzt. Ja. Und ja, natürlich, klar, na klar, deswegen sage ich ja, es gibt ja zwei Optionen. Entweder du springst drauf an und sagst, ja, dann lass uns mal ausgehen und läuft. Oder du sagst, ja, ob du eine Beziehung hast oder nicht, ist mir scheißegal. Das kommunizierst du dann in dem Augenblick aber auch schon. Und das darauf will ich raus. Das ist so ein Satz, meine Güte, da hat die natürlich sich nicht viel drüber gedacht, sondern die hat einfach nur aus dem hohlen Bauch raus gesagt, okay, aber das klingt schon so schlau. Ja. Und keine Ahnung, darauf, genau, aus so einem Quatsch kannst du was machen. Weiß nicht, im Grunde suchst du ja immer eine Person, die zu dir passt. Für alles Mögliche. Ja. Ja, also, warum dann nicht Nägel mit Köpfen machen? Keine Ahnung. Benutz deine akute Situation. Ja, benutze einfach das, was dich mit dem Menschen verbinden könnte, der mit dem du zukünftig deine Zeit verbringst. Ja. Keine Ahnung, wir machen es ganz eng. Ihre Bestellung bitte. Punkt. Schreib. Hi, was trinkst du? Was trinkst du? Keine Ahnung. Wenn die Person sagt, blöde anmache, dann okay, dann ist es aber auch nicht die Person, mit der du einen trinken gehen möchtest. Mhm. Wenn die Person in dem Augenblick wirklich sagt, hä? Was für ein Idiot? Dann passt du nicht. Dann bist du es nicht. Mhm. Dann bist du nicht der Typ. Ich habe jetzt bei Ben's Couch. Ben's Couch hat die Tage so ein paar Dating-Sprüche vorgelesen. Die in irgendwelchen Online-Plattformen. Da haben die sie gefragt, ja, was passiert denn? Antwortet da überhaupt jemand drauf? Und wenn einer von 100 antwortet, dann hat diese Person aber zumindest einen von 100. Richtig. Okay, ja, mei. Selbst dann hast du quasi eine Person. Und wenn du eine Person bist, auf die nur eine von 100 passt, dann passt nur eine. Mei. Ich meine, natürlich, ganz ernsthaft. Wenn du ein Typ bist, der, keine Ahnung, voll der Schlurfi ist, dessen Lieblingsspiel SimCity ist, der nicht aus dem Quark kommt, der nicht die Fresse aufbekommt, auf seinen Bildern aussieht, als hätte er 5 Valium genommen. Sollte sich ein anderes Gamer-Girl suchen und kann in der Variante, wenn er nicht nur SimCity, sondern auch Civilization spielt, fragen, welche Fraktion sie wählt und dann können sie sich zusammen zu einer Runde verabreden. Ja gut, das ist also als Eröffnungssatz, hey, welche Fraktion hältst du gern bei Civilization, ist jetzt nicht der Burner. Das wäre jetzt zu Special Interest. Aber ganz ohne Scheiß, wenn genau darauf angesprungen, könnte man natürlich sagen, okay, keine Ahnung, da fragst du dann direkt, sag mal, was talkst du? Ja. So, aber und wenn die Dame sagt, nee, ich spiele keine Videospiele, dann sagst du, okay, gut. Aber ganz ohne Scheiß, wenn der Typ ein Schlurfi-Foto hat, ja, dann soll er bitte das Schlurfi-Foto rausnehmen. Einfach ein Foto, auf dem er tageslichttauglich ausschaut. Weil den Typen gibt es tageslichttauglich. Der geht ja auch raus, der geht ja auch arbeiten. Vielleicht ist er Nachtwächter. Nein, ist er nicht. Jetzt ohne Scheiß, es gibt genügend tageslichttaugliche Fotos von den Leuten. Ja. Wenn es wirklich nur Torffotos gibt, dann fotografiert euch mit eurem scheiß Handy, macht ein Selfie in einem Augenblick, in dem ihr so ausschaut, wie ihr auch zu einem Date geht. Im Notfall trefft euch mit eurer Mutti oder eurer Tante oder eurer Schwester oder sonst irgendwem und geht fein essen. In diesem Augenblick seht ihr so aus, wie ihr auch auf einem Foto ausschauen wollt für so ein komisches Dating-Portal? Okay, also wir verkleiden den Grufti und stecken ihn in Anzug und Krawatte. Nein, wenn er ein Grufti ist, dann ist er ein Grufti. Dann soll er sich bitte auch als Grufti fotografieren, weil dann sucht er nämlich unter Garantie auch einen Grufti. Oder zumindest muss diese Person, mit der er zusammen sein soll, am Ende auch ein Grufti. Aber er soll so ausschauen, wie er tatsächlich... Sei das beste Du, das du bist. Das ist doch schon besser. Darauf will ich raus. Wenn du als Typ den lieben langen Tag lang keinen Anzug trägst, nie im Leben einen Anzug trägst, dann mach kein Foto damit. Aber wenn du den lieben langen Tag lang Hoodies trägst, dann mach doch bitte nicht ein Foto zu dem Zeitpunkt, wo du mit irgendeiner Bierflasche irgendwie völlig angeditscht und einem Kaffeefleck auf deinem Hoodie bist. Darüber könnten wir reden. Darauf will ich raus. Es sei denn, jeder deiner Hoodies hat einen Kaffeeflecken. Ja, aber dann... dann hast du andere Probleme im Leben, als eine Frau zu finden. Ja. Dann brauchst du erstmal gutes Waschmittel. Oder Geld für neue Hoodies. Und eine Frau, die waschen kann. Aber da gibt's dann auch andere Lösungen. Richtig. Wobei das, hey, kannst du waschen, wäre auch ein guter erster Spruch. Ja, aber... Also, kommen wir mal auf den Punkt. Also ja. Im Grunde, online geht's darum, sei auch einfach mal erstmal der Typ, der du am besten sein kannst. Und zwar nicht unbedingt dieses, das bin ich 5 Minuten lang, wenn ich toll bin und danach die... Ne? Sondern sei lieber diese, das kann ich mindestens so... ein Jahr toll sein, Person. Weil 6 Monate. Ja, aber zumindest mal einfach nur einfach eine tolle Person sein. Richtig. Und jetzt kommt das große Geheimnis. Oh, Trommelwirbel. Ich spare mir das. Wenn du das einfach mit deinem Leben klarkommen und so weiter und so fort einfach so ins Leben hinausträgst, dann kannst du das eigentlich auch ganz entspannt auf der Straße oder was weiß ich was, oder in einem Club oder wo auch immer, glaube ich, durchziehen. Das ist nämlich genau das Geheimnis, glaube ich. Einfach nur eine halbwegs, ja, ich weiß, es gibt Schüchtern und ja, es ist ein Korb gehört dazu, aber genau das ist der Witz, ein Korb gehört dazu, weil du kannst jederzeit eine Person ansprechen, die A, einen scheiß Tag hatte, B, vergeben ist, C, wenn du als Frau auf einen Typen zugehst oder als Typ auf einen Typen zugehst oder andersrum, also Mensch auf Mensch zugeht, kann Mensch immer auch blöd kommen? Ja. Weil, großes Geheimnis, da draußen gibt's Arschlöcher. Menschen sind manchmal Arschlöcher. Und wenn du auf eine Person zugehst und sagst, hi, und diese Person brüllt dich an oder... was erlaubst du dir, mich anzusprechen? Dann ist das ein Arschloch. Manchmal. Ja, ohne Scheiß, das ist doch der Punkt. Dann ist das ein Arschloch. Jo. Und deswegen, von Anfang an, mein Tipp, krieg dein Leben auf die Reihe. Und vor allem, Selbstwertgefühl. Sei dir selbst was wert und Gutes. Das war ein schönes Wort zum Sonntag. Das hätten wir doch viel kürzer haben können. Es ist. Natürlich hätten wir das kürzer haben können, aber das wäre nicht halb so unterhaltsam gewesen. Ach so, okay. Ja. Außerdem hätten wir den Leuten en passant noch verraten können, dass es auch immer gut ist, ein Gespräch so zu führen, dass es in einer gemeinsamen Interaktion führt. Ach so, ja, tatsächlich. Ja, genau. Führ doch mal einfach Gespräche miteinander. Richtig. Und genau, doch, habt den Hintergedanken. Ne? Deine Bestellung bitte zielt darauf, dass ihr euch tatsächlich dann im nächsten Schritt in einer Bar trefft. Perfekt. Das gleiche Prinzip ist, welche Fraktion spielst du? Das führt idealerweise mindestens dazu, dass ihr euch per online verbindet und mal zusammen zockt. Möglich. Ja, gut, ich meine, du gehst jetzt nicht auf irgendeine Plattform und schreibst, hi, welche Fraktion spielst du bei Civilization 5? Weil damit kannst du auch natürlich auch mit einem Gamer-Girl daneben liegen, die gar keine Civilization spielt. Ja, wenn sie es im Profil stehen hat. Ja, klar, natürlich, das kann auch. Sehr schön funktioniert auch, wenn du gerade tatsächlich Urlaub hast, hey, was sollte ich mir bei dir in der Gegend angucken? Denk einfach drüber nach, was diese Person in ihr Profil schreibt. Wenn sie nichts in ihr Profil schreibt, hat sie irgendwie Fotos. Wenn sie keine Fotos hat... dann zieh dein Ding durch, mach doch, worauf du Bock hast, sehr fix, also es ist doch nicht so schwer. Genau. Wenn dann schreib was, und wenn die Person nicht antwortet, dann schreib sie nicht. Dann war es nicht, dann ist es nicht. Ganz ernsthaft, so schwer ist es nicht. Richtig. Und lass es nicht so sehr an dich rankommen, das ist nämlich genau der Punkt. Krieg dein Leben auf die Reihe heißt auch, okay, erstens, ein Korb gehört dazu, zweitens, eine schweigende Person online gehört dazu. Wenn die Person nicht antwortet, und ganz ohne Scheiß, wie viel Texte kriegen Frauen jeden Tag auf irgendwelchen Online-Plattformen? Allein schon, weil es die Struktur von diesen Plattformen ist, dass sie natürlich Frauen in vielen Bereichen bevorzugen. Ja. Und natürlich, also dementsprechend, als Typ musst du damit rechnen, dass du eine Frau schreibst, die in dem Augenblick gerade 10 Texte von jemand anders kriegt. Genau. So. Und dementsprechend, wenn die dir nicht antwortet, schreib der Nächsten. Schreib der Nächsten. Mal. Und wenn du keine Nächste hast, geh raus. Da draußen ist eine Welt. Geh raus in die Welt und mach's halt da. Das ist genau der springende Punkt. Die meisten Leute gehen nämlich heutzutage, nee, ich habe aber online jemanden gefunden. Und du denkst, ja, die meisten Leute lästern doch deswegen über online, weil online eh nur die ganze Bumserei auf solchen Plattformen angebahnt wird. Ich bin ja der Meinung, dass offline sehr viel mehr Bumserei angebahnt wird, aber gut. Ja, aber ja, das ist der springende Punkt. Die Leute, die es live und direkt hinkriegen, die machen es live und direkt. Die Leute, die quasi nicht sich trauen, in die richtigen Ecken für ihr Anliegen zu gehen oder manchmal die Ecken für ihr Anliegen gar nicht kennen, die gehen natürlich auf solche Plattformen. Und dann fragt man so, ja, guck mal, einen Film, Netflix. Wie oft hat man zu meiner Zeit sich geschrieben, hey, wollen wir nicht eine DVD gucken? Das ja, gut. DVD gucken heißt was? Irgendwer bringt noch irgendeinen gescheiten Alkohol mit und man schaut einen Film, vögelt, den zweiten und dritten Film, den die Person mitgebracht hat, den guckt man nie. Ja, aber man hat den zu Alibi-Zwecken dabei. Ja, natürlich, weil man muss ja quasi, das ist genau der springende Punkt. Und das, also ich meine, dafür brauchst du kaum Online-Plattformen für Dating, vor allem brauchst du kein Online-Wissen, wie Dating funktioniert. Ich meine, das kriegst du wohl gerade noch so hin, zu sagen, hi, schicken? Nein, okay, dann nicht. Ich meine, das ist wirklich nicht so schwer. Ja. Ich meine, dann kannst du schreiben, hi, du, ganz direkt, mein Anliegen, passt nicht, weg. Ich glaube, das machen sogar Typen. Die schreiben genau das, die schreiben hin und sagen, hier, du, pass auf, mein Anliegen ist, passt du, cool, passt du nicht, nope. Weil ich meine, die Dame wird ja nicht hingehen und sagen, nein, ich will eine Beziehung mit dir. Was bleibt denn dem Typen übrig? Nein. Ich überlege gerade, ob ich das beim nächsten Mal mache, wenn mich jemand so anschreibt. Einfach mal, um zu sehen, was passiert. Nein, ich will eine feste Bindung mit dir. Das ist der Moment, wo die Person dann wirklich nicht mehr antwortet. Das wäre vor allen Dingen der Moment, wo ich gerne die Selfie-Kamera des Smartphones gegenüber hacken würde. Na, sie muss immer mit Dolly reden, die macht das sicher möglich. Na gut. Ja, also ganz ernsthaft, ich glaube, das ist so der Punkt. Ich glaube, wir sollten in der nächsten Runde dann darüber sprechen, wie das offline geht. Nee, haben wir ja jetzt auch schon. Geh raus und sprich die Person an, wie man Dates dann verbringt. Können wir gerne tun. Das wäre dann das nächste Thema, glaube ich. Aber ganz ernsthaft, das erste ist doch wirklich, sei du selbst, sei dabei interessant, sei dabei charmant. Ja, und sei vor allem selbstbewusst. Also ganz ernsthaft, wenn dir eine Person doof kommt, das musst du dir nicht gefallen lassen. Einfach Messer ziehen und... Nein! Nein, das war ein Scherz. Nein, verwechselt Selbstbewusstsein nicht mit Arschloch sein. Nein, also wenn dir wirklich eine Person blöd kommt, dann, ja, keine Ahnung, dann ist sie eine doofe Sau. Genau, wie machst du das im Real Life, wenn dir jemand doof kommt? Wenn du dann wegrennst und eine halbe Stunde heulst, dann mach das auch online. Meine Güte. Nein, ich rede ja schon davon, dass wenn du selbst wenn du real auf eine Person zugehst, ja, und dir dann blöd kommt. Ja, mal, dann das, halt nicht. Das passiert dir ja auch in Nicht-Dating-Kontexten. Da hast du ja auch deine Reaktionsstrategien. Eben, und ich glaube, wenn die Leute einfach ein bisschen einen Tacken mehr Selbstbewusstsein, nicht überzogenes Ego, sondern Selbstbewusstsein an den Tag legen, da kommen die wesentlich einfacher damit klar. Weil ganz ernsthaft, den Korb, den du bekommst, den bekommst du meistens noch nicht mal für deine Persönlichkeit. Weil zu dem Zeitpunkt kennt die Person dich meistens überhaupt nicht. Genau, den bekommst du, keine Ahnung, für dein Aussehen oder für den schlechten Tag, den die andere Person hatte. Das weißt du gar nicht. Genau, oder für deine schräge Tonlage oder für was weiß ich was. Es kann alles sein, aber ganz ohne Scheiß, halbwegs selbstbewusst auf eine Person zugehst, halbwegs selbstbewusst dein Anliegen vorbringst, indem du sagst, hi, womit du eigentlich signalisierst, hallo, ich möchte ein Gespräch beginnen. Online vielleicht ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen, bin ich der Meinung. Also tatsächlich ein bisschen mehr, also spätestens hi, wie geht's, ist schon Minimum. Also hi ist tatsächlich zu wenig. Hi schreiben tatsächlich nur diese Menschen, die, glaube ich, ja, hi ist ganz schlimm. Die, glaube ich, prüfen wollen, schreibt die andere Person überhaupt. Genau. Ich glaube, das ist so dieses ganz effiziente, so hi, hi, nee, hi. Also ein klein bisschen mehr, aber hi, wie geht's, reicht tatsächlich schon. Ich persönlich wäre jetzt eher ein Fan von irgendwas, was tatsächlich schon ein Gespräch 5 Meter in den Schwung bringt, weil ganz ernsthaft, spätestens wenn du dann, hi, wie geht's, gut, dir, gut, spätestens an dem Punkt musst du ja sowieso irgendwie anknüpfen daran. Und das, was du da anknüpfst, darüber kann ich mir Gedanken machen, wenn es sich lohnt, sich Gedanken zu machen. Ja, aber zu dem Zeitpunkt hast du, keine Ahnung, schon einen Tag im Zweifel ins Netz geschrieben. Und finde ich nicht so schlimm. Ja, ich find's albern. Ne, das gehört zur Online-Kommunikation halt dazu. Ich finde das sehr reizvoll, mir dann auch tatsächlich mir eine halbe Stunde überlegen zu können, was ich jetzt antworte, wenn es sich lohnt. Ja, gut. Also, du bist ja derjenige, der realer im Daten drin ist. Ich bin ja weit draußen. Gibt's noch irgendwas, was man ganz dringend sagen muss, was für heutige Zeiten gilt? Nee, ich glaube nicht. Kurz vor Schluss. Dann kommen wir wohl zum Schluss. Ja, es klang so, ne? Ja. Wir könnten das Publikum jetzt auffordern, rauszugehen und zu daten. Okay, dann geht mal raus und datet, also, nee, datet noch nicht. Erstmal bahnt mal an und dann hört euch danach die Folge an, wie ihr datet. Ja, genau, nein, so spontanes Treffen, egal ob die sich jetzt online schreiben oder nicht, oder ob die jetzt in den Club gehen und jemanden ansprechen, das zählt ja nicht als Date. Okay. Also, die müssen so oder so. Die haben jetzt Hausaufgabe und dann können sie die Folge hören. Okay, gut, dann geht raus, habt Spaß. Tschüss. Das war die Elite von Z wie Zeilenende bis A wie Aushilfsjedi. Ihr findet uns auf Facebook und Twitter. Wir finden eure Verrisse und Lobgesänge auf iTunes oder dieelite.org.